Vendémiaire des Jahres 3. Die führenden Sans-Culotten in Paris verhaftet. Assignaten auf 20% des Nennwerts gesunken. Brumaire. Muscadin überfallen den Jakobinerclub. Jakobinerclub in Paris geschlossen. Die Muttergesellschaft, das Zentrum der Organisation. Nivose. Aufhebung des Maximums der Preise. Nach einer schlechten Ernte ein grimmiger Winter. Die befreite Wirtschaft beschert dem gemeinen Volk Teuerung plus Inflation. 1795. Pluviose. Jeunesse Dorée randaliert bei Theaterveranstaltungen. Abam Marin. Marins allgegenwärtige Büsten auf öffentlichen Plätzen und an kulturellen Orten zerschlagen oder weggeschafft. Straßenkämpfe zwischen Muscadin und Sans-Culotten im Faubourg Antoine. Jakobinermorde in Lyon. Ventose. Hungeraufstände in den Vorstädten von Paris. Wir haben kein Brot und sind nahe daran, alle Opfer zu bedauern, die wir für die Revolution gebracht haben. Die Stadt verfügt über kein Mehl mehr. Assignaten auf 8% des Nennwerts gesunken. Germinal. Frauen des Faubourg Antoine fordern im Konvent Maßnahmen zur Versorgung mit Lebensmitteln und die Verfassung von 1793. Artikel 1. Der Zweck der Gesellschaft ist das allgemeine Wohl. Scharfe Gesetze gegen Bedrohungen des Konvents. Unruhen halten an. Ausnahmezustand und Truppen eingesetzt. Polizeiaktionen gegen eifrige Patrioten unter Robespierre. Floréal. In Gefängnissen von Lyon und Marseille Massaker an Jakobinern. Lebensmittelknappheit in Paris verschärft sich. Auf den Straßen sieht man nur bleiche und abgemagerte Gesichter, in denen sich Schmerz, Müdigkeit, Hunger und Not widerspiegeln, schreibt der Messager du Soir. Die Sektion Montreuil im Faubourg Antoine erklärt sich als erste in Permanenz. Am letzten Tag des Floréal ist die Entscheidung gefallen. Am nächsten Morgen bricht der Pré-Réal-Aufstand los. Es ist der 20. Mai 1795. Das Volk erhebt sich. Reportage. Der Konvent wird zu Beginn der Sitzung über das Programm des Aufbegehrens von einem Beauftragten des Sicherheitsausschusses unterrichtet. Angesichts der Tatsache, dass die Regierung das Volk in unmenschlicher Weise Hungers sterben lässt, dass die unablässig wiederholten Versprechungen nur Täuschungen und Lügen sind, angesichts der Tatsache, dass ein jeder Mitbürger sich dahin gebracht sieht, das unselige Los jener herbeizuwünschen, mit denen der Hunger tagtäglich die Gräber füllt, angesichts der Tatsache, dass die Regierung widerrechtlich, ungerecht, tyrannisch, willkürlich, verbrecherisch, unmenschlich, grausam, das Volk in Schwäche, Unwissenheit und Elend, sich das Volk vor sich selber und gegenüber den Nachkommen schuldig macht, wenn es nicht Paris, das vor den Republikanern, der Nation gegenüber Verantwortung trägt. Angesichts der Tatsache, dass der Aufstand für ein ganzes Volk und für jeden Teil eines unterdrückten Volkes das heiligste aller Rechte, die unerlässlichste aller Pflichten, nämlich ein lebensnotwendiges Bedürfnis ist. Artikel 35 der Verfassung von 1793. Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist der Aufstand, die Erhebung, für das Volk und für einen jeden Teil des Volkes das heiligste seiner Rechte und die höchste seiner Pflichten. Die armen Leute in den Vorstädten kennen sich aus in ihrer Verfassung. Sie wurde 93 verkündet, in Kraft getreten ist sie nie. Beschließt das Volk das Folgende. Artikel 1. Heute begeben sich unverzüglich die Mitbürger und Mitbürgerinnen von Paris en masse zum Nationalkonvent und fordern von ihm erstens Brot, du pain, zweitens die Auflösung der Revolutionsregierung, deren Fraktionen alle der Reihe nach Amtsmissbrauch trieben, um das Volk zugrunde zu richten, um es auszuhungern und um es zu unterjochen. Drittens, um vom Konvent die Verkündung und auf der Stelle das Inkraftsetzen der demokratischen Verfassung von 1793 einzufordern. Dupin et la Constitution de 93. Das ist die Losung des ersten Pré-Réal des Jahres 3. Und zum Schluss der 11 Artikel umfassenden Erklärung heißt es: Nota bene, es besteht kein Zweifel daran, dass die Regierung nur versuchen wird, die Verwirklichung oben genannter Maßnahmen zu hintertreiben. Aber das wird sie nicht können. Es wird ihr nicht gelingen, den Unwillen des Volkes und seine gerechte Strafe aufzuhalten. Sie wird trotz allem aus ihren Vorratslagern die Lebensmittel herausgeben müssen, die sie dort hinter Schloss und Riegel hält und für ihre infamen Absichten aufspart.